Hier sind wir wieder mit Grüße aus Deutschland. Hallo. Sie hören die Folge Relativ. Oh, schon wieder so ein Titel. Die Wohngemeinschaft, kurz gesagt WG, das bedeutet mehrere Personen in einer Wohnung, aber keine Familie. Anne, eine Studentin, wohnt mit Stefan und Erwin zusammen in einer Wohngemeinschaft. Arme Anne, sie wohnt mit zwei Männern zusammen. Wieso arme Anne? Sie muss wahrscheinlich immer die ganze Wohnung putzen. Männer sind doch nicht so ordentlich. Was? Männer sind nicht so ordentlich. Sie putzen nicht gerne. Das stimmt nicht. Es gibt viele ordentliche Männer. Ich zum Beispiel bin ordentlicher als die meisten Frauen. So, so. Und viele Männer kochen auch besser. Hören wir mal, Anne. Was meint sie? Sind Frauen ordentlicher als Männer? Merkst du einen Unterschied, ob man mit Männern zusammen wohnt oder mit Frauen? Zum Beispiel, sind Frauen ordentlicher als Männer? Nein, das würde ich nicht sagen. Also in meiner letzten WG waren eigentlich die Frauen nicht ordentlicher als der Mann. Und meine jetzigen Mitbewohner sind auch ordentlich. Was meint Anne? Sind Frauen ordentlicher als Männer? Anne meint, dass Frauen nicht ordentlicher als Männer sind. Danke, Anne. Unglaublich. Ordentliche Männer. Was ist eigentlich das Gegenteil zu ordentlich? Ganz einfach. Unordentlich. Du, Adi, mich würde interessieren, wie Anne, Erwin und Stefan das Putzen organisieren. Fragen wir doch zuerst mal unsere Hörerinnen und Hörer. Wie würden Sie das Putzen organisieren? Würden Sie vielleicht an einem Tag alle gemeinsam die ganze Wohnung putzen? Würden Sie einen Plan machen oder keinen? Würden Sie vielleicht eine Putzfrau bezahlen? Oder einen Putzmann? Einen Putzmann? Na, das möchte ich sehen. Also, wie würden Sie das Putzen organisieren? Ich würde Hören wir jetzt, Anne. Wie organisieren Sie, Stefan und Erwin, das Putzen? Habt ihr einen Plan, wer wann putzt? Oder macht es jeder, wie er will? Wir haben eigentlich keinen Plan und eigentlich putzt jeder immer irgendwann, wenn er denkt, dass es dreckig ist. Und eigentlich ist es auch relativ sauber bei uns. Haben Sie gehört, wie Sie das Putzen organisieren? Gar nicht! Jeder putzt, wenn er denkt, dass es schmutzig ist. Ich finde das gut. Anne hat ja auch gesagt, es ist relativ sauber bei uns. Relativ. Alles ist relativ. Was für einen klugen Kollegen ich doch habe. Sauber, schmutzig. Anne hat aber gar nicht schmutzig gesagt, sondern ein anderes Wort. Hören Sie noch mal relativ gut zu, bitte. Habt ihr einen Plan, wer wann putzt? Oder macht es jeder, wie er will? Wir haben eigentlich keinen Plan und eigentlich putzt jeder immer irgendwann, wenn er denkt, dass es dreckig ist. Und eigentlich ist es auch relativ sauber bei uns. Welches andere Wort hat Anne gesagt für schmutzig? Dreckig. Dreckig verwendet man eher in der gesprochenen Sprache. Und wie machen Sie es eigentlich mit dem Essen? Kochen Sie zusammen oder wie machen Sie das? Hören wir mal. Kocht ihr denn abends oder am Wochenende auch zusammen? Ja, manchmal kochen wir auch zusammen. Oder einer kocht und die anderen dürfen mitessen. Also kochen Sie jetzt zusammen oder nicht? Ja, sie kochen manchmal zusammen. Oder einer kocht und die anderen dürfen mitessen. Wahrscheinlich kocht sie und die Männer essen. Sie hat aber nicht gesagt, eine kocht und die anderen dürfen mitessen. Sie hat gesagt, einer kocht und die anderen dürfen mitessen. Also kocht ein Mann. Hören Sie nicht auf ihn. Die maskuline Form nimmt man auch dann, wenn man beide Geschlechter meint. Und was kochen Sie so? Na, wahrscheinlich Spaghetti. Was kochen Anne und Stefan? Ich koche immer Nudeln. Na, Stefan kocht immer Fertigpizza. Echt? Oder Päckchensuppe oder ja. Irgendwas Fertiges. Was kochen Anne und Stefan? Anne macht immer Nudeln. Also Spaghetti, sage ich doch. Und Stefan Fertigpizza. Das heißt Pizza, die schon fertig ist, die man nur noch im Ofen etwas backt. Und Päckchensuppe. Also Suppe im Päckchen, die schon fertig ist. Buah. Naja, Stefan ist doch Anwalt. Das heißt Rechtsanwalt, Jurist. Und er hat sicher wenig Zeit. Und keine Frau, die für ihn kocht. Wie bitte? Das sagst du. Ich dachte, Männer kochen so gut, besser als die Frauen. War ja nur ein Scherz. Ha, ha, ha, sehr witzig. Nicht? Na, dann machen wir die Wiederholung. Stefan macht immer Fertigpizza. Findest du den Satz wichtig? Ja. Stefan macht immer Fertigpizza. Sie putzen, wenn es dreckig ist. Sie putzen, wenn es dreckig ist. Es ist relativ sauber bei Ihnen. Es ist relativ sauber bei Ihnen. Frauen sind ordentlicher als Männer. Männer sind ordentlicher als Frauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du, Adi. Du hast am Schluss etwas anderes gesagt als ich. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit? Die gibt es nicht. Alles ist relativ. Ach, was für eine kluge Kollegin ich doch habe. Ja, tja, tja. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.